Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brennerpass Bundesliga-Podcast. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer. Das ist Rüdiger Rudolf. Rüdiger Max Rudolf, der so viel Angst hat vor explodierenden Smartphones, dass er seins in regelmäßigen Sicherheitsabständen ertränkt. In der Badewanne versenkt. Ja, ja. Genau. Ich hatte Angst vor spontaner Selbstentzündung. Ja, aber man muss auch sagen, du ertränkst mehr Handys als Bauern früher. Katzen. Ja. Wie ist der Stand der Dinge jetzt, was dein Smartphone betrifft? Was mein Smartphone betrifft? Ich komme sehr gut klar im Moment mit diesem Nokia-Tastentelefon. Ich habe es das letzte Mal vor 4 Wochen geladen. Der Akku hat immer noch 2 Balken. ich spiele ab und zu mal wieder eine Runde Snake. Es ist ein Dual-SIM-Handy. Du weißt ja, ich habe 2 SIM-Karten, eine meiner normale und mein sogenanntes Walter White-Telefon. Ja, ich habe nämlich, genau, ich nenne dieses Telefon Walter White. Ja. Weil es auch weiß ist. Weil es weiß ist. Aussieht wie so ein Wegwerf-Handy, was man nur für so verdeckte Operationen kurz mal benutzt und dann. Ich rufe auch, wenn ich dran gehe, immer nur rein: Gatorade me, bitch! und lustigerweise, genau, du nennst es Walter White. Meine Frau, wir haben so den Gag, dass das eigentlich die Nummer ist, mit der ich mit meiner geheimen Liebhaberin Bumseller knall mich tot telefoniere. Was sich nicht ausschließt. Nee. Ja. Bei mir, wenn du anrufst oder eine SMS schreibst, steht dann tatsächlich immer Walter White. Ja. Ich erschrecke für einen kurzen Moment. Ja. Ja. I'm the one who knocks. So. Sehr schön. Ja. Ich muss noch kurz was in eigener Sache sagen. Der Brennerpass ist nach wie vor, ihr habt wahrscheinlich den Eindruck, jetzt wo wir einmal auf iTunes verlinkt waren, ja, mit Teaser-Bild, dass wir es quasi geschafft haben in den Olymp der deutschen Podcasts. Ja, wir leben davon. Dem ist noch nicht ganz so. Wir sind knapp davor. Was uns jetzt noch fehlt, werden ein paar positive 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes, gerne mit Text. Ansonsten aber auch verlinkt uns, liked uns auf Facebook, retweetet uns, wo es nur geht. Ihr müsst uns pushen, featuren und... Also es gibt... Früher war mir das Unangenehmste, sich bei Leuten anzubiedern, war immer zu sagen, als ich noch in Bands gespielt habe, tue ich ja heute auch noch gelegentlich, kommt doch mal ein bisschen näher zur Bühne. Das ist mir so unangenehm, dass ich es eigentlich nie gesagt habe. Ja. Und wenn ich es gesagt habe, habe ich quasi in der Folgenacht nicht, bin ich nachts schweißgebadet aufgewacht, weil ich es gesagt habe. Und fast genauso schlimm oder noch schlimmer ist dieses rated uns, verlinkt uns, liked uns. Ja? Für mich, ja, persönlich. Aber hast du Angst um deine Nachtruhe jetzt? Nein, ich bin so ein stolzer Mensch. Ach so. Okay. Und ich bin auch so ein eitler Mensch. Ich habe eigentlich das Gefühl, warum soll ich für Content, den ich herstelle, der so gut ist, so oberklassig, wieso soll ich mich da mit meinen Pfunden so wuchern? Aber nein. Ich weiß, die Konkurrenz ist riesig. Ich weiß, wir sind Frischlinge. Aber wir geben wirklich unser Bestes. Wir geben unser Bestes, ja. Und apropos... Es ist halt nicht viel. Pfunden wuchern... du hast mir gerade erzählt in unserer Vorbesprechung im Writers Room. Yes. Was hat dein Onkel gesagt, als er neulich gefragt wurde von der Ärztin, wie es ihm geht? Ja, also mein Onkel, gestern war ja ein heißer Tag. Mein Onkel ist gestern nach einem relativ heißen Spaziergang nach dem japanischen Essen, und mein Onkel isst nämlich immer alles auf, also auch den kompletten Wasabi. Den kompletten Kugelfisch. Oh je. Naja, auf jeden Fall ist er mal leider kurz zusammengesackt in sich. Und wir haben alle Kinder einen großen Schreck gekriegt. Auf jeden Fall, also es geht ihm gut, hat gerade mein Pyjama an, hat die Nacht bei uns verbracht. Auf jeden Fall, als ich ihn in der Charité abgeholt habe und die Kardiologin fragte, so ganz allgemein beim Entlassen, wie geht's Ihnen eigentlich jetzt, hat er geantwortet, mir ist so kannibalisch wohl als wie 500 Säuen. Was für eine schönere Replik auf "Wie geht's uns heute im Krankenhaus" könnte man geben? Ja. Und es ist ein Zitat aus? Das ist Faust, aus der Szene in Auerbachs Keller. Das sind die Studenten, die da den euch. Ich liebe mehr den gelben Süßen, euch soll sogleich Tokaja fließen. Siehst du, ich wusste es nicht als Germanist, als studierter Germanist. Hm. Und wahrscheinlich setzt der Verlag in dem Moment, wo er das jetzt hört, bereits meine Kündigung auf. Weißt du, dass ich gestern Nacht, aber als ich nicht schlafen konnte und im Wohnzimmer lag, war mein Onkelchen bei meiner... Naja, ist jetzt zu kompliziert. Ich habe in deiner Literaturgeschichte gelesen, Herr Bernhard Mayer. Ja? Ja. Die ist herrlich. Ich war bei der Deutschen Klassik und ich finde das irre, wie was für eine Bedeutung es haben kann, wenn ein berühmter Mensch eine Italienreise macht. Ja, das hat mich tatsächlich auch immer schon fasziniert. Ja. Ich träume von dem Zeitpunkt, wo sich jemand mal interessiert für Niederschriften aus meiner Italienreise. Ja. Ich habe schon viele gemacht. Ja, ja eben. Aber wo sind die, wo manifestieren die sich? Ja, genau, eben. Okay, aus dem Dispo-Limit. Ja. Der war gut. War okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Zum Sport. CM Punk, mein ehemaliger Lieblingswrestler, ja, hat sein UFC-Debüt gegeben bei UFC 203 gegen Mickey Gall, einen Up-and-Coming 24-Jährigen, und hat sang- und klanglos verloren. Ach was. Ja. Angelique Kerber hingegen, ja, ist die neue Steffi Graf. Ja. Fühlt sich pudelwohl in dieser Rolle. Ja. Pep Guardiola hat ja José Mourinho 2-1 geschlagen. Gebietet, geboten. Bisschen albern war, fand ich im Vorfeld, diese kulminierenden Respektsbekundungen der beiden. Ah. Mm. Ich meine, das hat man sich nicht gewünscht, als man gehört hat, beide trainieren in Manchester. Ja. Das wollte man nicht. Nee. Also wenn man eins nicht wollte, dann war es irgendwie Frieden zwischen Pep und Mu. Nee. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das ja auch dank des Pep-Siegs jetzt auch. Kevin De Bruyne hat seinen Teil dazu beigetragen. Ja, ich hab nur jemand, der von Mourinho damals ja bei Chelsea ausgemustert wurde. Ach ja, richtig. Ja, und dann nach Bremen ging. Ja, ja. Unfassbar. Ja. So, Bayern darf kein Verein mehr sein in Zukunft. Hast du vielleicht auch gelesen? Nee. Was ist da los? Da hat sich so ein Rechtsprofessor, so ein Justiziar, damit beschäftigt, mit den entsprechenden Paragraphen, dass man als Verein hauptsächlich Gemeinnützige, die verdient zu viel, auf Deutsch gesagt. Okay. Aber dann dürfte natürlich auch niemand mehr Verein sein, naja, in der Bundesliga. Und wird dann der FC Bayern vielleicht auch eine Aktiengesellschaft? Steigst du dann ein, Bernie Meier? Ich bin ja noch nicht mehr Vereinsmitglied. Ach, wirklich? Ich muss eigentlich auf meinen, also wenn ich weiter so ungehindert kreativ sein will, ohne zählbare Erfolge, dann muss ich eigentlich Daybroker werden. Ah, ja gut. Daytrader. Daytrader heißt es, ne? Daytrader. Aber Daybroker kann man auch sagen, oder? Oder ist es sowas wie... Oder? Das ist Daybroker, bist du, wenn du mich jeden Tag anrufst und sagst, Rüdiger, ich habe da ein interessantes Angebot für Sie. Oder Daybroker ist, wenn ich einen Tag pleite bin. Ja. Oder verwechsel ich mit Daywalker. Aus Blade. Ja, genau. Ja, ja, das kann auch sein. Ja. Also du sitzt dann hier komplett mit Sunblocker eingeschmiert und kaufst FC Bayern Aktien. Ja, genau. Ach, es wird mir gut. iPhone 7, die Kopfhörerbuchse ist weg. Ja. Betrifft dich nicht, weil du keine Smartphones hast. Und wenn würdest du, wenn du eins hast, würdest du sofort... Könnte ich jetzt meinen Beats wegwerfen? Ja. Na, super. Nee, aber du würdest einfach mal gucken, ob es wirklich, wie wasserdicht es wirklich ist. Vielleicht wäre das tatsächlich das Handy für dich. Vielleicht ich finde, wasserdicht ist für mich mittlerweile ein absolutes Kaufkriterium. Und ich bin wirklich, um jetzt mal hier ein bisschen Tech-Talk zu machen, bin wirklich unsere Spezialität, schockiert, dass Sony, deren Alleinstellungsmerkmal, also die hatten immer wasserdichte Telefone. Was machen sie? Das neue Topmodell nicht mehr wasserdicht. Was soll denn das? Aber dafür gibt es ja jetzt bei Apple keine Kopfhörerbuchse mehr und dadurch ist es wasserdichter geworden, ohne Flachs jetzt. Also ja, wäre vielleicht jetzt ein Modell für dich. Aber brauche ich dann auch, muss ich dann alles von Apple machen? Nee, dann muss ich nicht. Doch. Doch, ja gut. Auf jeden Fall. Na gut. Aber da ich mit Windows 10, glaube ich, nie glücklich werden werde und mein Windows 7-Rechner sich so langsam verabschiedet, vielleicht steige ich um, Bernie. Vielleicht tue ich es. Vielleicht tauche ich ein in die Apple-Welt. Tauch ein läppische 70, genau, läppische 1700 Euro für so ein kleines Laptöppchen hier. Wie für so einen Schnucki-Schnatz. So, Fußball. Dann würde ich mal sagen, Rüdiger, Rudolf, please break it down for us. Yes, sag mal, und möchtest du den Downbreak heute gestückelt oder am Stück? So Play by Play. Ja. Okay, dann machen wir mal gestückelt. Okay, ja, ich beginne. In Hoffenheim ist die Hoffnung daheim. 4-4 nach einem 4-1. Gegen, oh Gott, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es war natürlich selbstverständlich Augsburg. Was, Hoffenheim? Hoffenheim. Nee, gegen Mainz. Gegen Mainz. Ah, oh Gott, oh, wie peinlich. Ja, natürlich, ich meine Mainz. Ja, ich habe Trainer vor Augen, ich habe alle vor Augen. Ja. Ich war, das macht nichts, Rüdiger. Ah. Das macht natürlich viel. Das macht viel, ne? Das ruiniert eigentlich unsere Glaubwürdigkeit komplett. Ich war hier, guck mal. Du warst aber auf so einem guten Weg eigentlich jetzt die letzten Wochen. Ja, ich weiß es doch auch eigentlich. Martin Schmidt stand da, ich habe es vollkommen vor Augen. Ich glaube, du musst mal mit Martin Schmidt nochmal ins Gipfel kämen. Ich muss nochmal ins Zeltlager mit ihm. Ja. Ich habe da auch nicht viel Notizen dazu, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, da war so viel los. Ich habe nebenbei YouPorn geguckt. Ja. Und es war so viel los, dass ich war überfordert von YouPorn und den Achthorn. Das war mir zu viel. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich finde aber YouPorn eh schnell überfordernd. es gibt zu viele Auswahlmöglichkeiten. Ja. Der Nagelsmann wurde in der Kabine emotional, habe ich auf kicker.de gelesen. Er wurde laut, habe ich gehört. Er hat sich selber gesagt, er wurde emotional. Das war gar nicht so beabsichtigt. Ja. Und ich habe dann auch einen Spieler gesehen im Interview, nachher vergessen, wer es war. Ich weiß es. Gut. Stimmt, genau. Siehst du, jetzt bin ich rehabilitiert? Ja, absolut. Ja. Fucking rehabilitiert. Ja. Und der hat ein bisschen wie ein scheues Reh geguckt, selbst in der zweiten Halbzeit, selbst nach dem Ausgleich noch. Ich sag dir was er hier geguckt hat, ich kann das Wort, ich weiß es, geläutert. Er war geläutert. Ja, sehr gut, absolut. Please go on. Yes. 8 Spiele Jobgarantie für Skripnik. Das wird hart für Werder-Fans. 1-2 gegen Augsburg. 8 Spiele Jobgarantie, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Gnabry war eigentlich ein... Wie sprichst du ihn aus? Gnabry, Serge Gnabry. Gut, sehr gut, ja. Glaube ich. Der ist da. Ja. Der hat sich auch bemerkbar gemacht. Hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Ja. Aber hat am Spiel gesagt, er kann natürlich als Einzelner auch nicht so ein ganzes Spiel rumreißen. Es bräuchte dann wenn er dann noch einen Trainer gegen sich hat. Nee, was? Es bräuchte dann schon auch die Mitspieler, hat er gemeint. Ich finde, das ist für so einen Debütauftritt... Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Also, ich verstehe auch nicht so ganz, was das jetzt da mit Bayern und Gnabry auf sich hatte. Offensichtlich hat Bayern ja Gnabry geholt oder Bremen mit dem Zuschuss von Bayern, mit der Zusage, dass Bayern dann den Gnabry eine Option wahrscheinlich auf den hat. Ne? Warum Bremen das jetzt so? Ich glaube, das ist eine Ballonfinanzierung mit 2-Jahres-Garantie. Ja? Mhm. Aber warum Bremen das so hartnäckig abstritt? Keine Ahnung. Nee, Baumann hat vor dem Spiel gesagt, Gnabry gehört uns. Gehört dem Werder Bremen, dem SV. Aber warum soll der zu Werder Bremen gehen? Das, naja, fragt er sich offensichtlich auch. Nach dem Spiel, ja. Good. Gut. Naja, wollte ich weitermachen? Ja, bitte. Rasenball Leipzig stutzt dem BVB die Flügel. Ja, 1-0. Das habe ich gesehen, da ist ein paar Sachen rund ums Spiel, fand ich da interessant. Nämlich? Es gab einen BVB-Fanboykott. Die BVB-Ultras haben gesagt, da fahren wir nicht hin, in den Scheißladen. War aber trotzdem in 0,0 ausverkauft, der BVB-Block. Naja. Jetzt gibt es aber einen Passus in der Stadionordnung, dass du in den Heimblock nicht mit Devotionalien des Auswärtsteams darfst. Es hat dazu geführt, das ist ja ganz normal, dass man mal auch im Heimblock sitzt, dass da ganz viele Leute oben ohne saßen, weil sie ihr BVB-Trikot am Eingang abgeben mussten. Damn. Nee, war zum Glück schön warm gestern. Ja. Aber es ist schon merkwürdig. Finde ich auch. Leipziger behaupten, es wäre ganz üblich. Ja. Tatsächlich, wenn ich jetzt dem Kicker vertraue, was ich natürlich tue, gibt es das eigentlich nicht. Hm. Das ist das wirklich, dass man dann. Und warum ist das so? Muss. Fürchtet man um die Sicherheit der. Ja, das ist, wer weiß, vielleicht ist es nicht ganz unberechtigt mit so der Hooligan-Historie. Ich kenne übrigens ich lese dann doch von einigen eingesessenen Leipziger Fußballfans, eher so der intellektuelleren Oberschicht zuzuordnen, die glauben, für die ist es ein gezüchteter Verein, selbst für die. Die freuen sich nicht, dass da jetzt Oberklassenfußball gespielt wird. Naja. Aber gut. Das wächst vielleicht. Ja, das wächst vielleicht, aber vielleicht ist es auch so, wie hat Leute einfach in Hamburg immer zu St. Pauli gehen werden, egal wie erfolgreich der HSV ist. Das jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ist aber auch verstanden. Ja, ja. Alles, ich verstehe alles. Ich habe hab gesehen, nur bei der Zusammenfassung, dass da ein Plakat hing oder so ein Transparent. Da stand drauf Skatstadt. What? Bullen? Ja, Skatstadt. Du weißt doch, ich war in Altenburg und Gera am Theater. Gera, genau. Und Altenburg. Altenburg ist die Skatstadt. Liegt 45 Kilometer von Leipzig entfernt. Du weißt ja, Skat, also das Skatspielen, was man spielt, ist das sogenannte Altenburger Blatt. Auch in Altenburg befindet sich das deutsche Skatgericht. Also wenn wir mal hier mit Juri, sage ich mal, eine Runde Skat spielen und es gibt Ärger, können wir das Skatgericht anrufen. Es gibt ein Skatgericht? Es gibt ein Skatgericht, ja, ja. Das wird auch zu einer Art Standgericht. Nee, keine Ahnung. gibt es auch ein Skatgericht? Gibt es nicht, oder? Ja. Mona, please don't be Mona. Und ja, ich glaube, und ich erinnere mich an meine Zeit in Altenburg, ich glaube, es gibt aber auch viele BVB-Fans da in der Gegend. Das waren dann die mit freiem Oberkörper. Ja, das sind die Erfolgsfans. Erfolgsfans. Das sind die Erfolgsfans. Das sind die Wendehälse. Die, ja, genau, das passt ja sehr gut. Ja. Ich habe mich gefragt, wenn jemand wie Leipzig mit ihrem Trainer Ralf Hasenhüttl so agil und aggressiv auch so gleich von Anfang an ins Spiel geht, dann muss der doch eigentlich wissen, dann muss er erkannt haben oder analysiert haben, dass der BVB noch nicht so ganz zusammenpasst, dass der noch nicht so ganz auf Höhe ist. Also ich finde, mir kam der BVB von Anfang an durchschaut vor. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Leipzig gegen Bayern so ins Spiel gehen würde. Also und dann dachte ich mir, wenn das eigentlich so leicht auszurechnen ist, wie man den beikommen kann, so stark schätze ich Leipzig noch nicht ein. Wir haben auch schon am Limit gespielt, sagt der Trainer. Dann glaube ich tatsächlich, dass der BVB noch ein bisschen braucht. Ich glaube, so ein Blitzstart wird es nicht. Ich glaube, die werden später sehr stark werden. Okay, ja, kann sein. Marcel Schmelzer, glaube ich, hat gesagt, Götze war immer anspielbar. Und ich sage dir, die erweisen dem armen Götze so einen Bärendienst, indem sie immer hervorheben, wie bemüht er, wie er sich angestrengt hat. Weißt du, wie mir das vorkommt? Ich habe das schon gedacht beim Abschiedsspiel für den Basti. Wo Basti jedes Mal, wenn er einen Ball bekam, das Publikum Basti oder Schweini gerufen hat. Das war sein Abschiedsspiel. Ja, naja, ja gut. Aber ich finde, wenn du von wegen Bärendienst, wenn du immer bei jedem Scheiß so lobst, das macht einen komplett irre. Das ist so wie früher beim Tischtennis, wenn jemand mir die Bälle so hochgespielt hat, mich so gelobt hat, da konnte ich auch nicht mit umgehen. Mhm, ich ging immer daneben. Lob ist für dich sehr was ganz. Lob ist für mich was ganz Fatales. Ganz Fatales, ja. Ja. Weiter. Das 3:1 gegen Leverkusen ist für den HSV schwer zu verknusen. Sehr gut. Für dich schwer zu verknusen ist, dass dein Fave Bellarabi sich nach 10 Sekunden verletzt hat mit einem Muskelbündelriss und 3 bis 4 Monate ausfällt. Oh. Oh. Und dann kam irgendwann Poyan Palo. Poyan Palo. Poyan Palo? Ich hab's aufgeschrieben. Du hast Poyan. In Lautschrift. Ja, genau. Poyan Palo. Du hast recht. Poyan Palo. Ja, genau. Ich habe ja nur anders ausgesprochen. Ich habe Poyan Palo gesagt. Ah ja, aber der im Fernsehen hat Poyan Palo gesagt. Okay, gut. 15 Minuten. Das heißt Finish und heißt, ich hau das Ding da rein. 15 Minuten lupenreiner Hattrick. Yes. Oder wie ich bis zum Jahr 2003 dachte, lumpenreiner Hattrick. Bis 2003 hast du das gedacht? Ja, ich dachte, das wäre, wie sagt man, so ein Paradoxon, so Stilmittel, du weißt, ein scheinbarer Gegensatz, lumpenrein. Mhm. Ja. Naja. Aber es heißt wohl lupenrein. Absolut. Du, ich habe lange gedacht, dass es die Farbe Beige gibt. Ja, wie lang? Ja, bis 2003 etwa. Hamburg hat eine Spielweise gefunden, wo ich mich frage, warum sind sie nicht auf die öfter vorher schon gekommen? Wobei, das kann man sich bei Bremen auch seit 10 Jahren fragen. Nämlich die Abwehr stabilisieren und sinnvolle Konter einleiten, abwarten. Hm. Klingt gut. Hat gegen die gegen dann doch nichts genützt, weil ja Poyan Palo kam. Aber theoretisch nicht so übel, muss ich sagen. Ja. Okay, weiter. Wolfsburg hat einen guten Torwart, lautet das Fazit nach dem 0:0 gegen Köln. Ja, und Köln, habe ich den Eindruck, ist gerade so von der Taktik die beste Mannschaft. Also waren erst 2 Spiele plus Pokal, aber ist irgendwie auf jeden Gegner eingestellt und spielt irgendwie auch anders. Mhm. Sehr clever, wie Köln spielt. Auch wenn es nur 0-0 war, aber ich meine, das war immerhin gegen Wolfsburg mit Gomez als Rückkehrer. Ja. War wenig zu machen für Wolfsburg. Ja. Soll aber auch nicht so ein schönes Spiel gewesen sein. Nee, ist auch, nee, glaube ich auch. Zäh. Gut. Weiter. Zwei Siege zu Saisonbeginn reichen der Hertha für den Vereinsrekord. Wir bleiben aber wohlgesonnen. 2:0 gegen Ingolstadt in Ingolstadt. Ja, Andrew, der Mann vom Bondi-Café ums Eck, ist schon wieder völlig aus dem Häuschen. Ja. Ja. Naja. Jetzt spielt aber Berlin gegen Bayern und Schalke als nächstes. Naja, ich würde sagen, Ibisevic macht nach 10 Minuten ein Tor und dann zum Schluss der Schieber eins. Gegen Bayern? Ja. Nein, natürlich nicht. Die Schieber-Erfolgsstory, da geht's ja weiter. Gut. Ja. Ansonsten, mir egal. Oder? Wir haben, glaube ich, noch zwei. Das ist dir doch noch egal. Die Lilien blühen spät, aber sie blühen. 1-0 im Hessen-Derby gegen Frankfurt. Ja, völlige Farce. Völlige Farce. Völlig unverdient. Verunglückte Flanke von, wie hieß er? Da haben wir schon wieder die Frage, wie man. Sigiru? Mhm. Also. Ich meine, der Hatira hat ja auch mal probiert, da das Bild, also den Ball da so reinzulupfen im Laufe des Spiels. Vielleicht hat er den Jungs vorgesagt, Leute, ich kenne den Torwart, der ist manchmal zu weit vorne. Aber noch nicht mal richtig hingeguckt, als er das Tor gemacht hat. Ne? Hat nicht auch Kovac gesagt, also wenn das Absicht war, so spät auf die Art und Weise ein Tor zu schießen, dann wirklich alle Achtung, ansonsten völlig unverdient. Mhm. Gut, dann haben wir noch... Genau, Freiburg spielt den Fohlen einen Streich, 3-1. Haben die jetzt seit 10 Spielen, glaube ich, nicht mehr gewonnen in Freiburg. Erstaunlich, oder? Ne? Ja. Erstaunlich. Ja. Und das Freitagsspiel. Ich müsste Freiburg nur sagen, ja, bitte. Da fand ich auch erstaunlich, dass man gegen einen, also die sind auch sehr forsch ins Spiel gegangen. Ja. Also die haben sehr, klar, die haben schon erstmal gewartet, dass Gladbach angreift, aber die haben schon sehr hoch verteidigt. Auch die hatten dann erstaunliches Selbstbewusstsein an den Tag gelegt dafür, dass man eigentlich Gladbach als auch dieses Jahr wieder so als zukünftigen Champions League Teilnehmer auf der Rechnung hatte. Naja. Und Freiburg ja im ersten Spiel nicht so, aber irgendwie auch erstaunlich viel Chuzpe. Ja, Chuzpe, ja. Chuzpe, sagst du? Chuzpe. Okay. Keine Ahnung, ja. Finde ich auch. Ja. Das Freitagsspiel. Die Knappen verknappen die spielerische Differenz zum FCB und, also FC Bayern, und verlieren denkbar knapp mit 0-2. Das Spiel habe ich ja gesehen. Da habe ich auch mal wieder auf Sky reingeguckt. Und da muss ich sagen, da war so, ich weiß nicht, ob das die neue Sky-Berichterstattung generell ist. Da ging der Moderator, wie heißt der, Martin Leopold, so ähnlich, vergessen. Der ging die ganze Zeit mit fucking Didi Hamann irgendwo rum. Was? Beim Busparkplatz, durchs Stadion, Hintereingang, ging ständig mit Didi Hamann rum. Und Gespräche beim Gehen mit Mikros sind immer ein bisschen schwierig, finde ich. Das können wir die gut inszenieren bei West Wing oder, was habe ich gestern gesehen, so eine Massendiskussion mit wo währenddessen Rechner repariert wurden und Stromleitungen in die Luft flogen bei Halt and Catch Fire. Wenn man das inszeniert, ist es ganz gut, aber es war total... Es hat mich total abgelenkt. Wobei Didi Hamann will ich eigentlich auch gar nicht wirklich. Wollte gerade sagen. Und sind dann sie gemeinsam gegangen oder ist sie ihm nachgelaufen? Nee, die sind gemeinsam gegangen und da muss man ja auch immer auf gleicher Höhe bleiben. Ja. Das ist schwierig. Ne? Das ist eine sehr, sehr inszenierte Gesprächssituation. Man bräuchte vielleicht einen Ansteck. Sicher weiß, ne? Naja, wir Schauspieler nehmen in solchen Fällen Ansteckmikrofone, glaube ich. Ja, es war vielleicht hatten sie auch Ansteckmikrofone. Mhm. Darauf will ich mich jetzt gar nicht. Festlegen, aber trotzdem, beim Sitzen, wir können ja mal einen Podcast im Spazierengehen machen. Wir können mal einen Kiez-Spaziergang machen, wobei der Begriff ist eigentlich durch die Bergida belegt, jeden Montag. Puh. Kiez-Spaziergang. So nennen die das? Ja, die machen jeden Montag einen Kiez-Spaziergang. Mhm. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Love Parade für Rentner-Nazis. Furchtbar. Aber so eine ganz kleine Love Parade. Zum Glück. So mit 17 Leuten. Und die Nachbarn reagieren mit Hate. Ja. genau. Ja. Dann Schalke hat gut gespielt. Ja. Die beiden neuen, Bentaleb, ach, alles top. Hüntela, gute Latte hingelegt. Stange! Ja. Hingelegt, alles toll. Bei Schalke aber dann doch FC Bayern. Da hat Vidal schon gefehlt, ne? Sanchez hat es nicht so gut gemacht. Bisschen zerfahren noch, aber letztendlich dann doch verdammt effizient und gut. Und ja, und er war super Spieler. Und wenn dann jemand wie Kimmich das entscheidende Tor macht, dann weißt du schon, dass da einfach spielerisch schon so große Differenz zu Schalke herrscht. Und momentan auch sicher zu Dortmund, das, ich sag's nicht hämisch, weil ich hätte es auch gerne ein bisschen spannender, aber momentan ist Bayern noch konkurrenzlos. Mhm. Da müssen die anderen Vereine aber schnell aufholen, weil Bayern kann auch noch zusammenwachsen und dann wird's, glaube ich, ein bisschen langweilig. Dann wird's ganz böse. Genau. Gut. Schiedsrichterunfall gab es auch. Manuel Gräfe hat sich wehgetan. Oh, habe ich nicht mitgekriegt. Was ist passiert? Das wollte ich dich fragen. Habe ich nämlich kurz mal weggeschaltet. Ach. Damn. Viewporn. Nein. Was ist denn das mit? Nein, das ist jetzt nur so gesagt. Nee, ich habe kurz mal nicht hingeschaut. Ich glaube, ich habe irgendwie was anderes. Moment, bei dem Schalke verletzt. Da hat er sich verletzt und da saß er kurz auf der Bank und dann kam er wieder. Hm. Weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht wollen wir es googeln? Machst du gut? Nee. Ich singe so lange was? Nee. Nee. Außer wir machen eine Ukulele draus vielleicht. Aber machen wir später. Machen wir, ja. Weinzierl ist laut Kommentator von Beispiel einer der unbeliebtesten Trainer bei den bei den Schiedsrichtern. Ach, warum? Der folgt, der ist nicht brav. Vielleicht ein Zusammenhang, weshalb der Gräfe verletzt war. Ja, der folgt ganz schlecht. Ja. Und ficht jede Entscheidung an. Ach. Fechtet jede Entscheidung an und ist überhaupt ein bisschen eine kleine Diskussionszecke. Diskussionszecke? Ja. Diskutiert Zecke. Ist das Wort Zecke nicht ein bisschen belegt? Ja, ist es? Naja, nennen die Rechten nicht so alle Andersdenkenden? Ach so. Mhm. Ich würde auch zu Recht Zecke sagen. Ja. Nee, dann nehmen, also wenn es so wäre, dann täte es mir leid. Das genau, das wollen wir nicht. Das war mir nicht. Das, deshalb korrigieren wir das. Nee, da ist ein Diskutieregel. Gut. Genau, aber wenn man ihm so ein bisschen zuschaut, also er macht schon einen gestressten Eindruck, muss ich sagen. Ja. Ich habe gestern Jens Keller. Er hat überlegt, Lehrer zu werden, habe ich gelesen, jetzt am Wochenende. Und da hat er festgestellt, nee, er will gar nicht Lehrer werden, er will Fußballtrainer werden. Ich habe Jens Keller gesehen bei so einer RBB-Sportsendung nach einem hohen Unionssieg. Hände in Hosentaschen, Designer-Jeans, lässiges T-Shirt, lässiges schwarzes Hemd, Jackett, gute Frisur. Ach was. Ähnlich wie deine. Also Jens Keller ist entspannt. Ach. Schalke-Trainer sein ist entspannt selten, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Christian Heidel amüsiert mich aber. Ich finde, der schimpft eigentlich vor jedem. Auch vor dem Spiel habe ich ihn wieder rumschimpfen sehen über irgendwas. Und gefällt es wieder, so ein bisschen rumnörgelt die ganze Zeit. Das hat was Komödiantisches, finde ich. Ich habe einen guten Kommentar gehört. Ich muss mal Kommentatoren auch loben. Ja. Und zwar hat es bei Bayern mal kurz beim Vorhinein im Freistoß etwas länger gedauert, bis man sich entschieden hatte, wer ihn ausführt. Und da sagte der Kommentator, es tagt der hohe Freistoßrat. Sehr gut. Ja, völlig gut. Wir gucken mal auf unsere Zeit. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben Zeit für eine Kikalele. Oh mein Gott. Ja. So, dann ist es jetzt soweit. Die erste Kikalele der laufenden Saison. Suchst du uns einen Text raus? Ja, jetzt muss ich doch mit dem Stuhl kurz mal Noise machen. Noise! Ja. Wawrinka hat blutenden Djokovic niedergerungen. Ich mag ja Stan Wawrinka sehr gerne und hasse Djokovic. Ja. Deshalb freut es mich sehr für seinen Gewinn der US Open. Steffi Graf hat übrigens bei Frau Kerber angerufen und ihr gratuliert. Oder hat ihr gratuliert? Nee, angerufen weiß ich nicht. Vielleicht war sie auch zugegen. Nennst du sie Frau Kerber? Ich, weil ich gerade überlegt habe, wie man sie Angelique, ne? Angelique, wie heißt sie? Angela? Oliver? Nee, wie? Angelique, glaube ich. Angelique. Ohne Power, ohne Punkte. Das finde ich... Ohne Power, ohne Punkte. Ja, warte mal. Ich möchte was in Moll, was leicht... Ja, gut. Bisschen atonal, bisschen vielleicht so vom vorderasiatisch angehaucht. Kannst du eigentlich den Text lesen von dir aus? Ohne Power, ohne Punkte, Rückendeckung. Fürs Skripnik. Also 1:2 gegen FC Augsburg verschärft die Krise bei Werder Bremen. Der Druck wächst, es gab Pfiffe gegen den Trainer. Doch Viktor Skripnik, der die Rückendeckung der Verantwortlichen hinter sich weiß, zeigt sich nach dem dritten Pflichtspiel nahe kämpferisch. Ohne Power, ohne Punkte, Rückendeckung. Ohne Power, ohne Punkte, Rückendeckung für Skripnik. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, besser geht's nicht. Für den Moment. Wir arbeiten die Woche dran. Gut. Das war's, oder? Das war's. Gut, bis zum nächsten Mal. Gute Woche. Viel Spaß bei der Champions League übrigens. Ja, liked uns. Liked uns. Am Arsch. Genau. Tschüss. Das war... Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast.